hören Sie jetzt im Schneckenradio. Anmerkungen zum Weltgeschehen. Guten Tag, liebe Zuhörenden, Fans und sonstigen Internetbenutzer. Hallo. Wir schreiben den 11. März 2013, gefühlte Raumzeit. Verdammt früh. Naja, es geht. Wir sind ja schon seit einigen Stunden unterwegs. Ja, wir sind. Heute ist Streik auf dem Frankfurter, auf dem Düsseldorfer Flughafen. Wir sind immer noch in Düsseldorf. Wenn Frankfurt abgeht, das interessiert uns überhaupt nicht. Nein, weil Frankfurt geht auch gar nichts ab. Frankfurt geht auch gar nicht. Die streiken noch nicht mal. Hier streiken sie ja dauernd. Ja, weil die haben ja andere Verträge. Die Frankfurter haben andere Verträge. Ja. Wenn die streiken, werden die direkt rausgeschmissen. Aber die Frankfurter haben auch keinen 10-Euro-Stundenlohn. Ja, aber die haben, sobald die streiken, werden direkt ersetzt. Aber der gemeine Düsseldorfer möchte einen 10-Euro-Stundenlohn. Ja, der möchte gerne mehr verdienen als der in der Kneipe von Schaukelstühlchen. Ja, der kriegt 5,11 Euro, wie er uns erzählt hat. Plus Trinkgeld. Plus Trinkgeld, ja. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so niedrig. Ja, nehme ich mal an, ja. Also in diesem Sinne, schöne Grüße an Flusskiesel, bei denen ich gar kein Trinkgeld gegeben habe, weswegen ich mich total schäme. Ich habe nur das bezahlt, was ich selber versoffen habe. Du bist auch armer Student. Ja, natürlich. Das Schlimme ist, ich habe auch noch zu den alten Preisen bezahlt und auf der Rechnung gesehen, die haben neue. Ja, seitdem geht Carsten nicht mehr vor die Tür. Nee, ist schon. Bleib lieber zu Hause und trink sein. Aber ich finde, das sollte man aber auch konsequent mal durchziehen. Einfach die alten Preise bezahlen. Ich finde, wenn man mit fremden Leuten. Genau, man sagt faire Preise, also muss man sich für sich selber gute entscheiden. Gute Besserung, genau. Genau, faire Preise, gute Besserung. Man muss sich für sich selber entscheiden können, was ist für mich fair. Ja. So, deswegen sind wir seit. Also nein, nicht deswegen. Nicht wegen der fairen Preise. Um dem Jetlag zu entgehen, habe ich eigentlich heute gar nicht gepennt. Also irgendwie nur bis 1 Uhr. Dann lief James im Angesicht des Todes im Fernsehen. Das fand ich einen guten Einstieg für den Flug. Das fand ich ganz, ganz nett. Einen der schlechtesten James Bonds. Also sowohl finanziell als auch. Der war doch mit Grace Jones. Ja, und mit dem, wie hieß der nochmal? Nicht Christoph Waltz, der andere Spacko. Der so elend, Christopher Walken. Genau, der so elendmäßig aussieht. Ja. Dessen Papa ist auch Deutscher. Christoph Waltz, Papa ist ja auch Deutscher. Ich weiß nicht, ob Christopher Walken, die klingen sogar, die eigentlich Christopher Walken. Die sehen sich auch ein bisschen ähnlich, finde ich. Christopher Waltz. Ja. Die sehen sich überhaupt nicht ähnlich, sondern der Blödsinn. Ich finde, die sahen sich heute ähnlich. Was? Das ist kein aktuelles Foto von Christopher Waltz, Christopher Walken. Aber ich muss sagen, Christopher Waltz immer noch an seine. Waltz und Christopher Walken. Chris Waltz, ne? Chrissy Boy. Chris, immer mal Chris. An seinen Roy Black-Film denken. Das war, glaube ich, der erste Film, den ich mit ihm gesehen habe. Damals hast du noch kaum Deutsch verstanden, oder was? Gar nicht, deswegen habe ich den Film ja gut gefunden. Der lief 96, da warst du schon. Nein, der lief nicht 96. Lief nicht Anfang der 90er? Lief aber euch eher, oder was? Da war ich schon Ukraine ist ja schon 3 Jahre vorher gezeigt Hallo, worden. Hallo, da war ich schon hier. Ja. Ja, sicher warst du da schon hier. Roy Black war bei uns ein ganz großer Held. In der Ukraine, echt? Ach, Quatsch, nein. Kein Mensch kennt Roy Black. Hätte sein können. Leute, Schlager außer Karl Gott. Vielleicht hat er einen anderen Namen gehabt. Igor Vladimir. Was heißt denn Schwarz auf Russisch? Chorne. Igor Chorne. Nee, wir mögen ja nur Karl Gott. Karl Gott, der kleine Bruder von Karel Gott, oder was? Heißt er nicht Karl Gott? Nein, Karel. Meine Güte, ist doch egal. Der Biene Maja gesungen hat. Den kennt ihr aber auf der Ukraine oder was? Biene Maja kennt ihr dann wieder. Ja, ne? Ja. Biene Maja kennen wir, ja. Woher das denn? Weil er bei uns lief. Ach. Ich dachte, das wäre so ein chinesischer Film. Genauso wie Heidi, ne? Die mal so ein bisschen irre in den Bild reinläuft. Ich muss gleich niesen. Gesundheit. Aber wir kommen wieder vom Thema ab. Haben wir ein Thema? Ja, unser großartiger... Warum wir hier sind. Genau, warum sind wir hier? Im Angesicht des Todes fliegen wir mit der Todesmaschine nach Matlock City. Ja. Berlin hat Landschaft. Darf ich immer zu Ende singen? Ja. Eingestudiert hier. Läuft übrigens nirgends hoch. Jeden Scheiß wiederholen sie gerade. Matlock. Nicht mal bei Tele 5 oder so? Nee. Da schon läuft immer Star Trek. Ja, immer diese Star-Getrecke da. Ja. Auf jeden Fall fliegen wir nach Atlanta, aber wir verweilen nicht in Matlock City, sondern es geht weiter für uns nach, wohin? Ibiza. Richtig. Wir dachten, wir sammeln ein bisschen Flugmeilen und fliegen nach Ibiza über Atlanta. Ja. Nach San Diego, nach Dextertown. Dextertown, richtig. Ja. Wir wollen auch mal in Alufolie verpackt werden und dann mit dem Dolch so mitten in die Brust. Das ist Dexter eigentlich jede Folge. Ja, gut, aber wir haben ja in San Diego was vor. Ja. Ja. Wir wollen deiner Mutter beibringen, dass sie nicht zurück nach Deutschland umziehen kann. Richtig. Wir haben die großartige Aufgabe, sie davon abzuhalten, hier hinzukommen. Ja. Die Ausländersteuer, nee, sie ist ja keine, sie ist ja quasi Deutsche. Die ist Deutsche, ja. Die ist Deutsche. Die ist nicht mal quasi Deutsche, die ist Deutsche. Ja. Ausländersteuer können wir nicht bringen. Was können wir denn bringen? Ja, ihr Mann müsste ja dann Ausländersteuer zahlen. Das Wetter finden die ja ganz toll. Das ist ja das Schlimme daran. Eh die jammert, wenn ihr drüben müsst, über Regen, aber freut sich hier in Deutschland über die minus 2 Grad und Regen, Schneeregen. Darüber freut sie sich? Darüber freue ich mich. Ich weiß nicht warum. Die hat mich nämlich vorgestern noch angeschrieben mit der ganz erschütterten Nachricht. Bei denen seien es gerade 15 Grad und Regen. Udo Nachtfeitel hat eine Leidenschaft für Luxusschuhe. Na sowas. Bringt N24, die auch gerade hier. Ja, die sind auch hier gerade. N24 haben wir auch schon gesehen. Da war aber nur eine kleine Frau mit sehr viel Gepäck. Also sie stellt einfach hier eine Kamera hin und dort und dann machen sie hier so Filme von aufgebrachten irgendwelchen pfeifenden Streikern. Oh, die sind fürchterlich. Die Amerikaner da vorne? Ja. Das ist wie in der Schulklasse. Jedes Mal fliege ich mit in so einer komischen jugendlichen Gruppe. Die sind alle fett und hässlich. Das ist auch schön. Ein paar Amerikaner sind schon wieder am Telefon und am Nörgeln. Also ja, die Deutschen können das doch auch ganz gut. Die nörgeln sich schon wieder ein. Ich finde die Amis nörgeln gar nicht so schlimm. Die Deutschen sind ja viel schlimmer. Zum Beispiel du. Ja. Ja. War das nicht, als wir aus Kiew zurückgekommen sind, das Erste, was wir gehört haben, war so ein Rumgenörgel von irgendeinem Deutschen? Ich habe nicht genörgelt. Nee, aber das war doch, worüber wir uns aufgeregt haben. Hingeflogen sind, auf dem Hinflug. Ist das auf dem Hinflug? Auf dem Hinflug. Da, wo die seine russische Kataloglady da... Na ja, es war noch ein andermal. Ja, die genau. Die so gesagt hat, dass du so toll Deutsch sprichst. Und dann hat sie dann so ein Ekelpaket abgekriegt. Ja, das ist ja so, das ist ja genau das, was in diesem Buch, was wir letztens gelesen haben, die... Wir haben ein Buch gelesen. Ja, das heißt, du hast es gelesen, dann habe ich es gelesen. Die schärfsten Gerichte in der tatarischen Küche. Ja. Da geht's... So, falls die ganze Aufnahme gerade im... Das wäre sehr schade. Wir sitzen gerade da auf dem Flughafen Köln-Bonn. Nein. Und wollen nach Island. Nein, wir sitzen weiterhin in Düsseldorf. Und wollen nach Matlock City. Und Udo Nachtfeitel hat eine heimliche Leidenschaft für Luxusschuhe. Ja. Sensationell. Ja. Das ist also was N24 also an den Tag bringt. Ja, sie warten, bis die Reportage vom Düsseldorfer Flughafen ankommt. Derweil gehen wir Udo Nachtfeitels Schuhfetisch nach. Luxusschuhfetisch. Auf jeden Fall wird hier heute gestreikt. Verdi hat beschlossen zu streiken, was dazu führte, dass die... Verdi? Ja. Ja, was dazu führte, dass wir jetzt sehr viel Platz für uns haben, weil die ganzen Flüge einfach annulliert wurden. Und auf dem Klo. Man muss nicht warten. Nö. Man muss nicht irgendwelche Leute von den Pissoirs schubsen. Aber es stinkt trotzdem. Jemand war vorher da. Man muss auch nicht spülen, weil hört ja auch keiner. Aber trotz allem hat irgendjemand eine Duftnote dahinterlassen. Hast du sie übertünchen können? Ich hab's versucht. Ja. Ich wollte, denke ich, dich zu Hilfe rufen. Ich auf dem Damenklo? Was soll ich denn da? Pupsen. Ja. Du hast ein Buch gelesen. Ich habe ein Buch gelesen, tatsächlich. Ich habe es wieder geschafft. Es ist keine 2 Jahre umgegangen. Ich habe endlich mal geschafft, ein Buch zu lesen. Und zwar die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche, glaube ich, heißt das richtig, ne? So ein richtig relativ langer Name. Ja. Eigentlich ein Satz. Titel. Titel. Ja. Ist ein Satz. Ist kein Titel, ist ein Satz. Das ist kein Satz, da fehlt das Verb. Zum Kochen. Ja. Ist kein Kochbuch. Tatsächlich nicht. Ich durfte heute feststellen, immer wenn ich was vergesse, dann heißt es, Carsten, du vergisst dauernd was, du wirst unheimlich alt. Und immer wenn Tatjana was vergisst, dann heißt es, wir haben noch was oben gelassen. Ich bin auch nicht so alt wie du. Und dann gibt es ein Wirr. Wir. Ja. Wirr. Ist ja wie mit der Kindererziehung. Deine Kinder sind scheiße und unsere Kinder sind brav. Der arme Carsten hat erstmal den Koffer vergessen. Ich dachte, du hättest den schon nach draußen gestellt. Den einzigen Koffer, der ist ungefähr 2 Meter mal 2 Meter. Und dann war mein Hut noch in der Wohnung. Da war noch der Hut und dann ist eingefallen, oh scheiße, wir haben unsere Nackenkissen vergessen. Aber wir sind die Einzigen hier mit Nackenkissen. Nein, stimmt nicht. Da vorne ist ein mit rotem Nackenkissen. Und was ich heute von meiner Tante gelernt habe, ja, man darf nichts Rotes an seinen Kopf tun. Also man muss, das Rot gehört in die Unterhose und das Grün gehört in den BH. Das ist ein bisschen Bach. Ja, was ist denn? Das wurde mir so gesagt. Dir wurde gesagt, man soll rote Unterhosen anziehen. Das ja, wurde dir gesagt. Ja. Nicht, das Rote gehört in die Unterhose. Auf jeden Fall tut die Oma sich keinen Gefallen, wenn sie ein rotes Nackenkissen hat. Die wird keinen schönen Flug haben. Die Oma steht da nur blöd vor. Das ist, glaube ich, gerade... Das ist gar nicht ihre Nackenkissen. Nein, das ist eine andere. Naja, voller Angst und Sorge habe ich... uns untersagt, großes Handgepäck mitzunehmen, was dazu führte, dass wir zwei kleine Handtäschchen haben, die voll mit irgendwelchen Gerümpel sind und jedes Mal Stunden dauert, bis man da was rauskrempelt, während andere Leute hier ruhig mit ihren Koffern rumsitzen. Ich glaube... Ich frage mich, warum? Was, warum? Glauben die, in den USA gibt es keine Essensmöglichkeit und keine Klamotten oder was? Oder? Warum so viele Sachen mit haben? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die mit haben alles, ne? Was die da so brauchen auf dem Weg. Ich will ja wohl kaum nur Essen und Klamotten mitnehmen. Das ist alles, was Leute für den Flug brauchen. Schläppchen. Ja. Meine Oma war heute auch hier. Die hat ihre Krücke zwar dabei gehabt, aber die hat die noch festgehalten. Die lief nicht mit der Krücke rum. Und die war halt hier fix unterwegs auch. Ist das mal aufgefallen? Die Simulanten. Ja. Haben wir eigentlich schon mal, vor einem Flug haben wir schon mal gepodcastet, aber nicht während eines Fluges, ne? Ist auch zu laut, glaube ich dann. Ja, ist ein bisschen laut, das stimmt. Vor einem Flug, wann haben wir denn vor einem Flug gepodcastet? Wenn wir nach Russland zum ersten Mal geflogen sind? Als wir mit den ukrainischen Mitarbeitern von Bayer zurückgeflogen sind. Ja, als wir das erste Mal nach Russland geflogen sind. Oh, das war ein Flug. Aber zum Abenteuer heute. Weil das Streik angesagt wurde im Vorfeld, habe ich gedacht, da müssen wir bestimmt lange eine Abfertigungskontrolle da rumstehen, so dass ich den armen Carsten schon bereits 3 Stunden vor Abflug aus dem Haus gejagt habe. Was fiebt denn das? Kaffee. Ja. Kaffee. Und dann kriegst du so eine kleine Pfütze dann. Ja. Halbe Stunde lang rödelt das Ding. Dobloglu und Dövloglu. Bestimmt verschwägert. Das sind Brüder. Dobolok und Dövlok. Wie Olek und Bolek. Dövlok, nee, Dövlok. Ja, aber wir stehen geblieben. Ah ja, ich habe den armen Carsten 3 Stunden vor dem Abflug aus dem Haus gejagt. Wir sind in den Flughafen rein und haben festgestellt, dass die Schlange schon noch relativ lang ist, sich aber überhaupt nicht bewegt. Stand ungefähr 1/4 Stunde da drin rum. Blöd rum. Haben gemerkt, das ist gar nicht unsere Schlange. Das bringt Lass uns mal nicht woanders weiter. Hingehen. Lass mal anders hingehen. Haben erstmal schönen Kaffee getrunken für 3,30 Euro pro Stück. Pro Tasse. Pro Tasse. Kuchenstück. Tasse, Kaffee. Ja, guten Tag, ich hätte gerne ein Stück Kaffee. Was? Du lenkst wieder vom Thema. Und die fetten Amis essen Pizza. Du bist bestimmt noch keine Amis, du bist bestimmt Deutsche. Verstehe mich gerade. Egal. Podcast-Gerät sprechen und dann Leute angucken. Ist egal. Dann fühlt man sich auch ein bisschen verarscht. Meinst du? Ja. Na gut, dann mache ich das eben hinterrücks. Nach dem Kaffee haben wir uns dann auf eine Bank gesetzt und festgestellt, dass wir direkt vor dem Schalter von Delta, unser Airline, sitzen. Und ich kam auf die tolle Idee zu fragen, ob Nein, wir... Nein, ich kam. Ja, aber ich habe gefragt. Ja, aber ich habe dich hingeschickt. Stimmt gar nicht. Jawohl. Ich bin von alleine hingegangen. Wir haben gefragt. Wir sind Deutschland. Okay, Carsten hatte die glorreiche Idee, einfach mal zu fragen, ob wir schon in unseren Check-in-Schalter gehen können. Was wir ja auch konnten. Und an unserem Check-in-Schalter hat man uns gesagt, wir haben heute bevorzugte Behandlung. Das heißt, wir müssen uns nicht in diese blöde Schlange anstehen, sondern wir können uns durchmogeln. Bevorzugte Behandlung heißt, man hetzt erstmal durch den Flughafen. Ja. Und da hat mir eine Security-Frau gesagt, wenn ihr Freund nicht gleich das Urlaubsfeelings-Tempo ausstellt, werden sie den Flug verpassen. Das hat sie nicht gesagt. Doch, die hat es gesagt. Dass wir den Flug verpassen würden? Aber das wird sehr knapp. Wieso? Wir haben doch jetzt noch eine Stunde Zeit. Nein, wir haben keine Stunde Zeit. Niemals, wenn das Halbe aussehen. Stunde. Bis er fliegt, doch eine Stunde. Ja, aber muss man eine halbe Stunde vorher in den Flieger rein. Ja, aber die machen ja nicht eine halbe Stunde vorher die Türen zu. Nö. Ach ja. Jetzt ist so die Zeit, wo der Pilot gefragt wird, möchten Sie noch ein Stück Kaffee? So. Nein. Und dann fliegen wir dann auch gleich. Toll. Alec Baldwin, das wird ein Mädchen. Heiner Lauterbach hat kein Problem mit Spießertum. Denn auch er trägt Luxusschuhe. Und da ist es wieder. Udo Watsch. Gute Schuhe. Guten Tag, NTV. Habt ihr Lust, eine Story mit mir zu machen über gute Schuhe? Irgendwann wird man an diesen Dingern wieder kurbeln müssen. Also die rennen mittlerweile mit so großen Handys rum, die man so ausklappen kann, dass man... Boah, der ist ja so groß wie ein Laptop. Ja, also man kann sich irgendwann... Also der kann sich schon links telefonieren mit dem Handy und sich rechts auf die Backe hauen. Ich weiß nicht, was es bringen sollte, aber es kann... Kennst du das noch bei Trigger Happy TV? Mit diesem riesen Handy? So einen Blödsinn habe ich noch nie geguckt. Trigger Happy TV? Das ist toll. Ja, genau. Da war die nämlich eine Ausstellung und hat immer so geschrieben, hallo, ich bin gerade im Museum. Ich kann nicht telefonieren. Ist das nicht wie mit dem Gose-Johann? Nein. Ist das mit der Quebecus? Nee, der hat es noch nachgemacht. Dieser Trigger Happy TV ist eigentlich so ein britischer Typ. Der Ach so, damals. Das ist ja auch schon wieder 10 Jahre her wahrscheinlich. Ja, ja, mindestens. Da hatte doch irgendwie, erst... Dann hieß es wohl Trigger Happy TV. Ich bin in Deutschland. Oh, ich habe eine SMS bekommen und einen Anruf auf Abwesenheit. Ja, lies mal vor. Meine SMS ist, sie haben 2 Sprachnachrichten. Meine Oma hat mich wieder angerufen. Ach, warum? Wahrscheinlich, um zu wissen... Willst du mitfliegen? Wie es mir geht. Bisschen müde bin ich schon. Bringt deine Oma eigentlich was zu essen, wenn wir wieder ankommen? Oder nur, wenn man umzieht? Ich bringe dir was zu essen, wenn wir wieder ankommen, aber Anni wollte uns auch ganz viele Muffins backen. Das, was ich wirklich vergessen habe, ist die kleine Mülltüte, die jetzt bei uns... Ich habe aber jetzt Anni gebeten, die wegzuschmeißen. Hast du? Oh, wie schön. Scheiß Foto. Ja, sag ich doch, ist doch gut. Ja. Du meinst, wir haben eine scheiß Kamera in dem Handy. Hat schon jemand kommentiert? Nein. Nein. Ja, dann melden wir uns später, würde ich sagen, wa? Wenn wir in Matlock City sind. Ja, genau. Wir sitzen immer noch in Köln-Sülz und warten auf unseren Anschlussbus nach Düsseldorf-Weeze. Düsseldorf-Weeze. Weasel. Weasel. Weasel. Wees. Das Wees. Wir haben gemerkt, dass die komischen Amerikaner vor uns, die wir die ganze Zeit beleidigen, nach Miami fliegen. Nein, die fliegen mit uns mit. Die Kugeln, die unten da, die fliegen mit uns mit. Ach, die da vorne sind, die fliegen nicht mit uns mit. Ach toll. Ich dachte, oh, sie haben auch so ein Schauspiel. Aber sie wissen nicht, wie man es anzieht. Sie haben also den Nackenstütze für Ohrenwärmer. Auch schön. Ich sehe schon, wie einer von denen neben uns sitzt. Ja, und sieht die ganze Zeit aus wie ein Teletubby. Ach ja. Wir sind leider in Zone 2 gelandet, deswegen dauert es noch ein bisschen, bis wir in den Flieger rein dürfen. Alec Baldwin wird ein Mädchen. Haben wir gerade im N24-Text gelesen. Ja, nachdem wir uns von dem von Alec der Schock... Baldwin, es wird ein Mädchen. Nachdem wir uns von der Schocknachricht mit dem Luxusfetisch von Udo... Nachtfeitel, hallo. Nachtfeitel. Was Nachtfeitel? BMW peilt erneut den Absatzrekord. Also, wenn man so die Zahlen der Autoindustrie sich anschaut, müsste man meinen, dass mindestens jeder Mensch alle dreiviertel Jahr sein Auto austauscht. Der eine Typ, der sieht so ein bisschen aus wie Oliver Stone. Wer? Der alte Mann mit der Brille auf dem Kopf. Hm. Ich mal fragen, ob wir ein Autogramm haben können. Wir können ihm beglückwünschen, dass er so gut Deutsch spricht. Spricht er Deutsch? Er geht einfach weg. Ich habe festgestellt, als Sprecher am Flughafen muss man nicht vernünftig reden können. 08 bitte, 1508 bitte. Kannst du sprechen mit einer Accent die ganze Zeit, ist kein Problem. Ja. Kannst du Namen nicht auch richtig aussprechen, kannst du kein vernünftiger Deutsch, ist egal, ist alles Streik. Ja, wie der Herr aus Guacamole eben. Den du als Franzosen identifiziert hast. Der hatte aber nicht französische Akzent. Nicht die Bohne. Findest du nicht, dass er französische Akzent... Alle, die finden, dass er einen leicht französischen Akzent hat, können sich bitte darauf melden und sagen, ja, der hat einen französischen Akzent. Die haben ihn auch schon rausgeschmissen, der hat schon lange nichts mehr gesagt. Der hat doch gerade was gesagt, das war der doch. Das war der nicht. Doch, das war der. Nein. Ach, der ist auch beim Streik. Was weiß ich. Herr Guacabone erzählt immer, es ist gecancelt. Ja, weil hier wird nichts gecancelt. Ich kann ja schlecht unseren Flug jetzt canceln. Können wir jetzt eigentlich rein? Wie weit dauert das? Aber ich frage mich, warum die immer so da vorne stehen und rum. Ich habe das Gefühl, die bummeln die ganze Zeit einfach nur rum, quatschen so ein wenig. No. Vielleicht streiken die auch ein bisschen. Ja, sie wollen auch stehen. Ein bisschen einfach rumstehen, durch die Gegend gucken, ein paar Sachen ausdrucken. Dann kommt jemand noch ganz schön angerannt mit irgendwelchen Wookie-Dokies. Manchmal blabberst du auch einfach ein bisschen. Ja, das ist ja der Sinn der Sache heute, habe ich gedacht. Ich bin müde, wir schlafen. Gute Nacht. Dies war eine Produktion von Schneckenradio.de.